Good morning. Guten Morgen. John says in chapter 5 verse 4. Johannes sagt in Kapitel 5 Vers 4. You see, every child of God overcomes the world. Ihr seht, jedes Kind Gottes überwindet die Welt. For your faith is the victorious power that triumphs over the world. Denn unser Glaube ist die siegreiche Kraft, die über die Welt triumphiert. Now, I wonder if John was just thinking in a general sense about the world, which I don't think he was. Ich frage mich, ob Johannes nur ganz allgemein an die Welt dachte, was ich jedoch nicht glaube. And I'm telling you why. Und ich sage dir auch warum. Because John understands that the system of this world is a very different system than the kingdom of God. Denn Johannes verstand, dass das System dieser Welt ein ganz anderes System ist als das Königreich Gottes. So I believe that John is still talking in the context of love. Deshalb glaube ich, dass Johannes immer noch im Zusammenhang von Liebe spricht. Because this world doesn't know how to love. Denn diese Welt weiß nicht, wie man liebt. In fact, this world is permanently trying to convince us that we should live self-focused and not selfless. Tatsächlich versucht diese Welt ständig, uns davon zu überzeugen, dass wir egozentrisch und nicht selbstlos leben sollen. Think in this world people are famous for being selfish and self-focused. In dieser Welt sind Menschen berühmt wegen ihrem Egoismus und ihrer Selbstbezogenheit. They're showing off their lavish lifestyle and boasting with it and have millions of followers on the internet. Sie stellen ihren verschwenderischen Lebensstil zur Schau und posten ihn und bekommen Millionen von Anhängern im Internet. Mother Teresa wouldn't have many followers if she would be on Instagram today. Mutter Teresa hätte nicht viele Follower, wenn sie heute auf Instagram wäre. But some selfish, self-focused actor has a lot of followers. Aber ein egoistischer, selbstbezogener Schauspieler hat viele Follower. So I believe that in the same context John is still talking about that the world doesn't even know to love. Deshalb glaube ich, dass Johannes in diesem Zusammenhang immer noch darüber spricht, dass die Welt nicht einmal weiß, wie man liebt. And the system of the world is permanently influencing us also not to love. Und wie das System dieser Welt uns ständig beeinflusst, nicht zu lieben. And in this situation John is telling us, look, you as a child of God, you have already the power in you to conquer the world. In dieser Situation sagt uns Johannes, als ein Kind Gottes hast du bereits die Kraft in dir, die Welt zu überwinden. I just think it is so beautiful. Ich finde es so schön, that as the world gets more selfish, Christians get more selfless. Dass, während die Welt immer egoistischer wird, die Christen immer selbstloser werden. Why? Warum? Because we've overcome the world. Weil wir die Welt überwunden haben. It's easy in a beautiful, happy, love environment to love everybody. That's very easy. Es ist einfach, in einer schönen, glücklichen und liebevollen Umgebung alle Menschen zu lieben. Das ist sehr einfach. Did Jesus not tell us too that if you only love those who love you, you don't have any reward? Because even the Gentiles, the world does that too. Hat nicht auch Jesus gesagt, dass wir keine Belohnung bekommen, wenn wir nur die lieben, die uns lieben? Denn sogar die Welt, die Heiden, tun das auch. But then here's what Jesus also told us, that we who are the true children of God, we love those who are unlovable. Aber Jesus hat uns auch gesagt, dass wir, die wir die wahren Kinder Gottes sind, diejenigen lieben sollen, die nicht liebenswert sind. See, in order to do that, you have to overcome the world, because the world thinks that's crazy. Um das zu tun, musst du die Welt überwinden, denn die Welt denkt, das sei verrückt. So I believe that John is trying to encourage us and fill our hearts with faith that inspire us. Ich glaube also, dass Johannes versucht, uns zu ermutigen und unsere Herzen mit einem Glauben zu füllen, der uns inspiriert. So when John says, look, you just have to love, God loves, and it's not hard. Wenn Johannes sagt, du musst nur lieben, Gott liebt und das ist nicht schwer. I can imagine some people say, John, look, in the world I live in, it's very hard. Kann ich mir vorstellen, dass einige Leute sagen, Johannes, in der Welt, in der ich lebe, ist das sehr schwer. I live in an environment of hatred and anger and selfishness. It's hard. Ich lebe in einem Umfeld von Hass, Wut und Egoismus. Das ist hart. And John gives us this beautiful encouragement. Look. Aber Johannes gibt uns diese schöne Ermutigung. You are a child of God. Du bist ein Kind Gottes. Therefore, you overcome this world. You're not bound to the system of this world. Deshalb überwindest du diese Welt. Du bist nicht an das System dieser Welt gebunden. And then it tells us how. Dann sagt uns wie. He says, your faith is the victorious power that triumphs over the world. Er sagt, euer Glaube ist die siegreiche Kraft, die über die Welt triumphiert. Do you remember the two commandments that John teaches us about? Erinnerst du dich an die beiden Gebote, die Johannes uns lehrt? Faith and love. Glaube und Liebe. So you already have the faith that has overcome the world. Du hast also bereits den Glauben, der die Welt überwunden hat. So many Christians are permanently asking me how they can get more faith. Viele Christen fragen mich ständig, wie sie mehr Glauben bekommen können. And I've told them for years, nobody needs to get more faith than you already have. Seit Jahren sage ich ihnen, niemand muss mehr Glauben bekommen, als er schon hat. Just think, God lives in you, Jesus lives in you, the Holy Spirit lives in you. Denk einfach daran, Gott lebt in dir, Jesus lebt in dir, der Heilige Geist lebt in dir. You have been given God's own faith. Dir ist Gottes eigener Glaube gegeben worden. What more do you want God to do for you? Was soll Gott noch für dich tun? Jesus said, look, I've already overcome the world. Jesus sagt, ich habe die Welt schon überwunden. Now, if you have faith in Jesus, you also have faith in the victory over the world. Wenn du an Jesus glaubst, hast du auch den Glauben an den Sieg über die Welt. If Jesus said that he has overcome the world and we say we believe in Jesus, wenn Jesus sagt, dass er die Welt überwunden hat und wir sagen, dass wir an Jesus glauben, it doesn't even make sense to say I believe in Jesus, but I don't have faith to overcome the world. Macht es keinen Sinn zu sagen, ich glaube an Jesus, aber ich habe keinen Glauben, um die Welt zu überwinden. This is really like a contradiction. Das ist ein Widerspruch. So how do you do that practically? Wie machst du das also praktisch? Well, very simple. You just say, Jesus, I thank you so much that I've been given faith by you. Ganz einfach. Du sagst einfach, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du mir den Glauben geschenkt hast. And that very faith is the victorious power that triumphs over the world. Und genau dieser Glaube ist die siegreiche Kraft, die über die Welt triumphiert. And today I will face this world with the faith that you have given me. Heute stelle ich mich dieser Welt mit dem Glauben, den du mir gegeben hast. Believing firmly in my heart that you've already handled every situation. Und glaube fest in meinem Herzen, dass du jede Situation bereits gemeistert hast. You've looked the system and the world in the eye and you've said, I have overcome you and I've defeated you. Du hast dem System der Welt in die Augen geschaut und gesagt, ich habe dich überwunden und besiegt. It's what I call living by appropriating faith. Das nenne ich Leben im nehmenden Glauben. So you have to appropriate the faith and believe what the Bible says here. Du musst dir den Glauben aneignen und glauben, was die Bibel hier sagt. Otherwise it will be nothing but a beautiful Bible verse that maybe you will put in your refrigerator and there you will read it every day. Sonst ist es nichts weiter als ein schöner Bibelvers, den du dir vielleicht an den Kühlschrank hängst und jeden Tag liest. But that's not going to help you. Das hilft dir jedoch nicht weiter. So in order for you to experience it, you have to appropriate this very promise. Damit du das erlebst, musst du dir diese Verheißung aneignen. That your faith that God has given you is plenty to walk in victory over the world. Dass dein Glaube, den Gott dir gegeben hat, mehr als genug ist, um im Sieg über die Welt zu wandeln. The more the world gets hateful, the more you can become loving because you already have the victory over this world. Je hasserfüllter die Welt wird, desto liebevoller kannst du werden, denn du hast bereits den Sieg über diese Welt. So let the world be as hateful as it wants to. Also lass die Welt so hasserfüllt sein, wie sie will. You don't react, you act. Reagiere nicht, sondern agiere. Expressing the love of God. Indem du die Liebe Gottes zum Ausdruck bringst. See you tomorrow. Bis morgen.